Eine Collage aus den Tagen um den 11. April 1968, jenem Tag des Attentats auf den Studentenführer Rudi Dutschke. Es gibt Ereignisse, bei denen wissen die Zeitgenossen noch nach Jahrzehnten, was sie damals gemacht, gedacht und empfunden haben. Der 11. April 68 mag so ein Ereignis gewesen sein. Drei Zeitgenossen aus jenen Tagen im April 68 haben wir im Studio. Und wenn ich die jetzt vorstelle, dann gleich verbunden mit der Frage, was haben Sie damals gemacht und wie erinnern Sie sich an diesen Tag? Ich begrüße Nils Kadritzke, heute Redakteur der deutschen Ausgabe von Le Monde Diplomatique, eine Monatszeitschrift, nicht zu verwechseln mit der Tageszeitung Le Monde. Er war damals Student und Mitglied im SHB, im Sozialdemokratischen Hochschulbund, der sich später auf Betreiben der SPD nicht mehr so nennen durfte. Herr Kadritzke, wie haben Sie sich an den Tag erinnert? Was haben Sie damals gemacht? Ja, sicher. Ich kann mich sehr gut erinnern. Es war eine gewisse Tragödie für mich, weil ich mit einer Freundin das erste Wochenende irgendwo auf dem Lande geplant hatte. Und ich war total schockiert, aber auch verbittert, dass mir dieses Wochenende damals genommen wurde. Natürlich konnte ich darüber mit niemand reden. Das führt vielleicht schon in das Problem hinein. Es war völlig klar, dass man dann in der Stadt blieb und sich an den Demonstrationen beteiligt hat und sich wirklich auch hineinziehen ließ. Und es war auch so, dass es ein irres Ereignis war, auf das man reagieren musste. Katharina Rutschki, Publizistin, damals Studentin und Mitglied im SDS, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, damals die treibende und dominierende Kraft. Was haben Sie an dem Tag gemacht? Ich kann mich nicht an den Vormittag erinnern, was ich gemacht habe, aber das ich nachmittags zusammen mit meinem damaligen Liebsten, späteren Ehemann, natürlich auf diese Demonstration gegangen bin. Ich weiß nicht, wie die zustande gekommen ist, ob durch Rundfunk, Aufrufe, ob es damals SF Beat gab. Das war so eine neue Jugendsendung, das gehört auch irgendwie zum Phänomen 68, zur kulturellen Revolution, dass jemand da, denn das konnte ja gar nicht so schnell organisiert werden. Das Attentat war vormittags und nachmittags strömten da alle hin. Und ich habe übrigens da auch viele Kommilitonen wieder getroffen. Ich habe da übrigens überhaupt nicht diesen krass massiven, aggressiven Eindruck gewonnen, den viele dann im Nachhinein gefilmt haben, gehört haben und gesehen haben wollen. Also das war eigentlich eine sehr spontane Angelegenheit, in der, wie man ja auch heute weiß, die Molotow-Cocktails von einem Agenten des Verfassungsschutzes geliefert worden sind, der wohl in Amerika dann später untergebracht worden ist, wo er heute noch leben soll. Peter Radunski, ehemaliger Berliner Senator, heute Politikberater, damals Mitglied und führende Figur im RCDS, also im Studentenverband der CDU. Wie erinnern Sie sich an diesen 11. April? Sehr gut. Ich bin damals in der Eifel mit meiner Frau gewandert und wir kehrten in eine kleine Gaststätte ein und dort war das Radio an. Es muss so früh Nachmittag gewesen sein. Und da hörte ich, dass Rudi Dutschke schwer verletzt war nach einem Attentat. Ich konnte also, was ich wahrscheinlich in Berlin gemacht hätte, nicht zu der Demonstration gehen, denn mein persönliches Verhältnis zu Dutschke war, obwohl ich politisch völlig anders tickte, relativ nah. Ich wohnte nur 200 Meter von ihm entfernt. Wir sind manches Mal zusammen im Bus zur Universität gefahren. Ich hatte ihn auch am Anfang zu einigen der RCS-Veranstaltungen, die ich gemacht habe, eingeladen, sodass ich ihn kannte. Das hat sich im Lebenslauf nochmal gerundet. Ich war dann der Senator, der ihm das Ehrengrab in Zehlendorf genehmigt hat. Bevor wir ins Gespräch kommen, wollen wir einen genaueren Blick auf diesen 11. April werfen. Rudi Dutschke war ja spätestens seit dem Vietnamkongress im Februar gewissermaßen der Star der APO, der außerparlamentarischen Opposition, eine Identifikationsfigur für die Studenten, eine Projektionsfigur für all jene, die sich durch diese Studentenbewegung gestört oder bedroht fühlten. Und dieses Bedrohungsgefühl wurde vor allem von den Blättern des Springer-Konzerns geschürt, mit fatalen Folgen. Winfried Sträter rekapituliert den 11. April 1968. In München.